Tage gibt's, da möchte ich alles sehen. Möchte trocken durch den Regen gehen. Zeit versäumen, mich im Kreise drehen. Alle Uhren sollen stehen. Tausche die Wirklichkeit gegen Träume ein. Lass sie für Sekunden weit sein. Tage gibt's, da möchte ich alles sehen. Möchte trocken durch den Regen gehen. Möchte so stark sein wie ein Titan, der auf Fingern Felsen tragen kann. Möchte Himmel mit bunten Blumen. Sehen. Möchte trocken durch den Regen gehen und aus Sonnenstrahlen tanzen.